Herzlich willkommen zu einem neuen Torfhofer Podcast. Dieses Mal im Angebot Hell or High Water und La La Land. The Torfhofer. Zuallererst ein wenig zu Hell or High Water. Das ist ein relativ kleiner Film. Es ist eine Art moderner Western, kann man auch ein bisschen sagen. Und es geht um zwei Brüder, die Schulden haben bei einer großen Bank. Und diese Schulden wollen sie bezahlen, indem sie eben jene Filialen dieser Bank ausrauben und eben letzten Endes der Bank eben die Schulden mit deren eigenen Geld, also deren eigenen Geld ist gut gesagt, zurückbezahlen. Das Ganze ist gemacht von David Mackenzie, ist ein Regisseur, der schon einige Sachen gemacht hat. Ich persönlich habe leider bis heute nichts von ihm gesehen. Ich wollte vor einigen Jahren ganz gerne Perfect Sense sehen, das war ein Film mit Ewan McGregor und Eva Green, und hat sich leider bis heute nicht ergeben. Aber auf jeden Fall ist der hier der Regisseur, und das Drehbuch ist von Taylor Sheridan. Das erwähne ich nur, weil dieser Film ja sehr spannend ist und das auch so das Ziel dieses Films ist. Eine eigentlich relativ simple Geschichte, die sehr von der Spannung und der Inszenierung lebt. Und Taylor Sheridan, der Drehbuchautor, hat auch das Drehbuch für Sicario geschrieben. Auch ein Film, der durchaus sehr spannend war. Und man merkt, dass er hier noch weiter in diese Richtung geforscht hat und geguckt hat, wie kann ich eigentlich eine sehr klassische oder auch eine teilweise sehr simple Story trotzdem sehr interessant machen. Das so viel zu den Leuten hinter der Kamera. Vor der Kamera ist dieses Mal Chris Pine, ein Schauspieler, den ich nicht sehr oft sehe, weil die Filme, die dieser Herr macht oder in denen er mitwirkt, selten direkt meinen Geschmack treffen oder nicht genau das sind, worauf ich direkt Lust habe. Also er ist den meisten wahrscheinlich bekannt als der aktuelle Captain Kirk in den neuen Star Trek Filmen. Und ich habe einen Star Trek von den Filmen, ich habe sogar zwei der neuen Star Trek Filme gesehen mit ihm. Aber sein Image ist halt dieser glatte Bubi, Typ, der halt gut aussieht, und aber so viel mehr sehe ich bei dem auch bisher nicht. Und deswegen war es irgendwie ganz nett oder ganz abwechslungsreich, den mal in einer Rolle zu sehen, in der auf jeden Fall schon mal nicht ein guter Typ ist oder kein netter Kerl ist. Also, weil die Hauptfiguren sind zwar diese beiden Brüder, aber natürlich tun sie etwas, was nicht in Ordnung ist. Sie rauben Banken aus, sie bedrohen dabei auch eben ganz unschuldige Menschen, und es kommt auch zu Schießereien und so. Also es sind auf jeden Fall keine rein netten, guten Charaktere, die sie hier darstellen. Und das fand ich ganz gut, dass der in so eine Rolle mal reinschlüpft oder auch die Möglichkeit dazu hatte und mal nicht den ganz astreinen, netten Kerl spielt. Denn genau so habe ich Chris Pine ehrlich gesagt kennengelernt. Mir ist zum ersten Mal aufgefallen in einem sehr einfachen, manche würden sagen plumpen Actionfilm, Smoke and Aces damals, schon einige Zeit her. Und da ist er mir aufgefallen, einfach weil er mit einer sehr kleinen und sehr simplen, fast stupiden Rolle schon einen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Und danach wurde er halt dann irgendwie bekannt und hat eben dann seit Star Trek eben, wenn dann, in sehr großen Produktionen mitgewirkt und hat eben dann nicht mehr wirklich was gemacht, was mich angesprochen hat. Der andere Bruder in diesem Film wird von Ben Foster gespielt. Ben Foster ist ein Schauspieler, den viele nicht kennen wahrscheinlich, der aber über die Jahre hinweg immer wieder in sehr, sehr vielen Filmen war, auch sehr unterschiedlich, was die Qualität angeht. Also er ist auch in schwächeren Sachen wie The Mechanic mit Jason Statham. Aber er ist auch ein Schauspieler, der eigentlich ganz schön was drauf hat und sehr oft oder vielleicht auch gerne oder einfach nur das angeboten bekommt, so gebrochene Figuren spielt. Leute, die eben einen tragischen Lebensstil führen oder eben einfach auch ein bisschen Leute sind, die ein bisschen verrückt sind und nicht alles so ganz auf die Reihe kriegen und eben ein bisschen wahnsinnig sind. Und das spielt er hier schon auch wieder. Also ist definitiv etwas, was ich von Ben Foster schon gesehen habe. Aber das kann er halt auch wirklich gut. Und deswegen passt er hier auch super rein als der ältere und deutlich verrücktere Bruder, der deutlich mehr Risiken eingeht bei ihren Banküberfällen. Und ein letztes noch zur Besetzung. Jeff Bridges ist mit dabei. The Dude himself spielt den Sheriff, der auf der Suche ist nach diesen beiden jungen Kerlen, die Banken ausrauben. Und das ist so eigentlich die Hauptbesetzung, die entscheidende Besetzung des Films. Es gibt auch noch ein paar gute Nebendarsteller ansonsten in kleineren Rollen, aber das sind die Leute, auf denen der Fokus liegt. Und Jeff Bridges kann man auch ganz klar sagen, ist ein super Schauspieler. Und in den letzten Jahren ist er ja so ein bisschen auf diesem Texas-Vibe hängen geblieben. Also jeder, der ihn schon mal im Original gesehen hat in den letzten Jahren in seinen Filmen, wie Crazy Heart oder True Grit und so, er hat so eine Art von zu sprechen sich angewöhnt mittlerweile. Manche haben gemutmaßt, ob Jeff Bridges einen Schlaganfall oder sowas hatte. Aber soweit ich das weiß, ist dem nicht der Fall. Aber auf jeden Fall redet er auf so eine ganz andere Art und Weise in den letzten Jahren, also so ein bisschen nuscheliger. Und das war in True Grit super, das hat sehr gut reingepasst. Das macht er hier irgendwie auch wieder, ein bisschen in der schwächeren Fassung. Aber das wundert mich irgendwie immer noch, muss ich einfach mal erwähnen, dass ich nicht verstehe, warum Jeff Bridges seine letzten Rollen immer so ein bisschen ähnlich anlegt. Er legt sie gut an, er ist ein guter Schauspieler, aber es wirkt eine gewisse, ja, Verwandtschaft irgendwie zwischen seinen letzten vier, fünf Figuren, obwohl die eigentlich alle in sehr unterschiedlichen Genren teilweise zu Hause sind. Aber naja, gut, so viel dazu. Was man an sich einfach noch eigentlich sagen sollte, so vorab zu den ganzen Sachen hier mit Hell or High Water und La La Land, ist ja, dass es jetzt Januar ist und es ist ein neues Jahr. Und das Witzige ist eigentlich, ich gucke mir hier meistens ja amerikanische Produktionen an oder internationale auf jeden Fall. Und in Amerika ist Januar eigentlich so eine Wüste, also was gute Filme angeht. Januar ist der Monat, in dem ja Amerika und die großen Produktionsfilme in Hollywood, in dem sie eben ihre schlechten und ja, katastrophal miesen Filme verstecken. Das tun sie immer im Januar. Also im Januar heißt das immer generell, wenn man sich amerikanische ja, Kritiker oder Ähnliches auf YouTube zum Beispiel anschaut, dann wird keiner darum rumkommen, von diesen Kritikern immer zu betonen, ja, es ist Januar und im Januar kriegt man halt meistens nicht so die guten Filme. Das liegt daran, dass eben, ja, das einfach der Anfang des Jahres ist und man hier hofft, einfach noch vor der Oscar-Season so ein paar Sachen ja, unterzubringen, wo man eigentlich nicht wusste, was man mit denen machen sollte. Und man wollte sie eigentlich nicht eben November, Dezember spielen, wo eben die anspruchsvollen guten Sachen laufen oder eben sehr, sehr prestigeträchtige Projekte wie Star Wars und so. Und deswegen versteckt man gerne im Januar die, ja, die stinkenden Haufen, wo man eigentlich möchte, dass es keiner merkt, dass sie laufen. Das Witzige ist eben, das ist in Deutschland eben ganz anders, weil wir durch den nach wie vor versetzten Bundesstaat von Filmen, ja, teilweise die richtig guten Sachen, die in den USA eben schon im Oktober, November, Dezember gelaufen sind, kriegen wir halt teilweise erst im Januar. Bei großen Produktionen gibt es mittlerweile eigentlich so gut wie gar keine, ja, Zeitverschiebung mehr, was den Release angeht. Teilweise haben wir sogar Filme vor den USA, obwohl es amerikanische Produktionen sind. Also ein Beispiel sind alle Marvel-Filme, die es so aktuell gibt. Die kommen immer circa eine Woche vorher in Europa raus oder zumindest in Deutschland. Ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, warum das so ist, weil man muss ja immer bedenken, das Ganze muss ja auch noch synchronisiert werden. Also der Film liegt da scheinbar schon wochenlang fertig rum und man entscheidet sich dann erst noch durch den Synchronisationsprozess zu gehen und ihn dann immer noch ja, früher in Deutschland zum Beispiel zu veröffentlichen als in seinem eigenen Herkunftsland. Und eben dementsprechend haben wir eigentlich bei großen Produktionen nicht mehr so diese Zeitversetzung bei Veröffentlichungen. Aber bei Indie-Filmen, und das sind halt oft auch Oscar-Filme, also eben die Filme, die jetzt nicht unbedingt ein Massenpublikum ansprechen, aber sehr gut gemacht sind. Und diese Filme, da liegt halt nach wie vor scheinbar nicht der Fokus bei ja, den Verleihern. Und ich finde das persönlich sehr schade, weil dadurch natürlich sich immer alles sehr verschiebt. Also eben, ich habe jetzt diese Filme erst im Januar sehen können. Sie kamen erst jetzt raus am 12. Januar, diese beiden, von denen ich heute spreche. Und natürlich zählen die für mich jetzt zu 2017. Bundesstaat ist 2017, also ist es wieder sowas, wo ich vielleicht in 12 Monaten davon rede, wie gut diese Filme waren. Und jeder denkt sich, ja, aber das ist doch schon ewig her, die haben doch schon Oscars gewonnen vor einem Jahr und so. Ist tatsächlich so, ist, finde ich, auch immer ein bisschen blöd, dass man das nicht langsam mal hinbekommt, einfach gute Produktion oder ja, Sachen, die eben ja, eine starke Aussage haben, die trotzdem gut besetzt sind, die sehr professionell gemacht sind, dass da kein Wille beim Studio liegt, diese rechtzeitig rauszubringen. Ich bin schon froh, dass sie vor den Oscars veröffentlicht werden, damit man sie zumindest sehen kann, bevor man dann erfährt, dass irgendein Film 6 oder 7 große Auszeichnungen gewonnen hat und man selber erst 3 Monate später die Chance hat, überhaupt zu sehen, war es das wirklich wert? Ist der Film wirklich so gut? Aber ja, also so viel bin ich jetzt ein bisschen abgerutscht in eine andere Thematik, aber das ist eben das Schöne bei uns in Deutschland dann trotzdem im Januar ist bei uns überhaupt nicht Wüste, was die Kinolandschaft angeht, sondern wir bekommen hier Woche für Woche die großen und prestigeträchtigen künstlerischen Produktionen zu sehen. Nächste Woche ist gleich Manchester by the Sea dann bei uns zu sehen und es geht immer so weiter. Und genau, ich finde immer, der Sommer ist halt dann die große Lücke wieder für mich, wo dann auch weniger Podcasts kommen, weil es einfach zu wenig Sachen gibt, die ich wirklich sehen möchte. Aber jetzt endgültig zurück zu Hell or High Water. Auch ein Film, der eben nominiert ist, bei den Golden Globes nominiert war und auch einen gewissen Oscar-Buzz hat. Also würde mich nicht wundern, wenn der hier ein, zwei ja, Nominierungen bekommt. Was man auf jeden Fall zu diesem Film sagen sollte, was die Vorteile angeht, es ist ein toll gemachter Film. Also die Regie ist gut, das Drehbuch ist spannend. Also man merkt, dass hier auch keine Szene verschwendet ist. Hat sich nie wie eine. Also keine Szene in diesem Film hat sich wie eine Länge angefühlt, wo man gedacht hat, oh, die könnte man wahrscheinlich doch rausschneiden, wenn man den Film so nochmal sich ansehen würde. Das war überhaupt nicht der Fall. Und was ich halt gut fand, war Hell or High Water hat eine eigentlich sehr kleine, komprimierte Story. Und es geht eben eigentlich nur um diese zwei Brüder, die Banken ausrauben und eben um den Sheriff letzten Endes, der sich um sie kümmern soll. Und das ist eben ein kleiner Rahmen und trotzdem, man hat einfach es einfach hinbekommen, einen guten Film zu machen, wenn man den Fokus auf die richtigen Sachen legt. Und das ist hier auch die Action. Also Action ist immer so ein, ja, ein Genre, was so ein bisschen verlächelt wird von Leuten. Das heißt immer, wird immer so das angeguckt und wird immer gesagt, ja, aber wenn es nur Action der Action willen rum ist, dann ist das irgendwie doof, dann ist das platt und dann ist das nicht gutes Kino. War ich nie der Meinung. Also ich finde, gerade auch gut inszenierte Action ist unglaublich viel Arbeit und macht richtig was her, wenn man das gut macht. Und auch da gibt es unglaubliche, ja, klaffende Lücken zwischen den Qualität, bei der Qualität. Also es gibt Filme, die sich als großer Actionfilm schimpfen und auch massig an Geld einspielen, wo ich selber sage, oh, das könnte ich mir nie anschauen. Also ein Beispiel sind die Transformers-Filme. Das sieht auch alles sehr fake aus dort. Also gut gemachte Action ist für mich auch was, oftmals zumindest, wo ich sage, es hat auch eine gewisse Nähe. Also es wirkt nicht völlig Hollywood inszeniert, sondern ja, also wenn dann jemand mit einer Knarre schießt, dann fliegen ja nicht tolle Funken durch die Gegend, sondern dann sieht man halt, wie die Einschusslöcher links und rechts aufplatzen neben den Leuten, auf die geschossen wird. Und das macht dann auch einen ganz anderen Drive in so einem Film, ganz andere Stimmung. Und das hat man hier auch echt gut hinbekommen. Die Action ist sehr, sehr gut gefilmt auch. Also man macht ja heute oft dieses Zerschnipseln im Schneideraum. Man macht Filme völlig kaputt, indem man in jeder Actionsequenz meint, man muss 140 Mal schneiden. Das hat mit den Bourne-Filmen sehr an Popularität gewonnen. Ich mag es schon in den Bourne-Filmen nicht, auch wenn ich da in der Unterzahl wahrscheinlich bin. Aber natürlich haben sich dann auch viele schwächere und kleinere Produktionen diesen Kniff abgeguckt und es sieht dann umso schlechter natürlich noch aus. Und das ist hier gar nicht der Fall. Also der Film beginnt schon mit einem Tracking-Shot, mit einem kleinen, wo mir gleich klar war, okay, hier ist jemand hinter der Kamera und auch eben ein Regisseur, wo man sich Gedanken gemacht hat über die Struktur von Szenen. Und man nicht gedacht hat, ach, das regeln wir schon alles in der Post-Production, indem wir dann im Schnitt einfach alles schön spannend schneiden, wie man das wahrscheinlich dann nennt. Und das ist hier gar nicht der Fall. Und ganz am Anfang, ohne da was zu spoilern, in den ersten 2 Minuten fliehen die beiden Brüder in einem Fluchtauto. Und das ist eine unglaublich tolle Einstellung, Aufnahme. Denn die beiden rasen mit dem Auto an der Kamera vorbei und die Kamera ist eindeutig dann auf einem Auto oder so montiert. Weil plötzlich fängt die Kamera an, in gleicher Geschwindigkeit mitzufahren und macht eine Nahaufnahme von den beiden, wie sie im Auto sitzen. Und das war schon einfach richtig, also da hat man einfach gesehen, da hat jemand wirklich sich Arbeit gemacht, da hat jemand wirklich überlegt, wie inszeniere ich diese spannenden und auch diese, ja, sehr unübersichtlich wahnsinnigen Szenen, die natürlich entstehen, wenn man einen Raubüberfall begeht, wie inszeniere ich das gut und spannend. Und das ist hier einfach super gelungen, muss man einfach sagen. Und auch die Schauspieler sind gut, also Jeff Bridges ist eigentlich immer gut. Ich glaube, ich habe Jeff Bridges noch nie schlecht erlebt per se. Und das ist er hier auch nicht. Also er spielt einen, ja, ein, also wirklich ganz klassisch, einen Sheriff, einen Polizisten, der kurz vor der Pensionierung steht. Und das ist so sein letzter größerer Fall. Und er ist schon behäbig und so. Und er hat einen Partner, der ist indianischer Abstammung. Und er lässt immer wieder so rassistische Sprüche in Richtung seines Partners fallen. Aber man merkt, das ist ein freundschaftliches Verhältnis. Und ja, genau, also er spielt wirklich so diesen Old Grizzly Dude, so dieser Typ, der eben eigentlich fertig mit dem ganzen Zeug ist, aber dann doch noch so ein bisschen Feuer in sich hat und diesen einen Fall da ganz gern noch lösen würde. Und auf anderer Seite eben Ben Foster sowieso spielt immer ganz gut diese, ja, ein bisschen gebrochenen Leute. Und das tut er ja auch wieder. Er ist eindeutig der Bruder mit einer gewissen kriminellen Vergangenheit. Und Chris Pine spielt eben den anderen Bruder, der scheinbar diese Überfälle auch eher angeleiert hat. Eben, wie man dann erfährt, weil es größere Schulden gibt, die abzuzahlen sind. Und eben, Chris Pine hat mich eigentlich sehr überrascht. Also, er bietet jetzt hier nicht eine schauspielerische Leistung der Extraklasse, weil auch die Figuren alle sehr simpel gehalten sind. Also, Man gibt ihnen jetzt nicht 15 Szenen zur Charakterentwicklung. Es ist, die Unterhaltung zwischen ihm und seinem Bruder sind die entscheidenden. Und da macht er sich wirklich gut an der Seite von Ben Foster. Und ich bin sehr froh, dass Chris Pine eben sowas mal wieder zu spielen kriegt, nachdem er eben in Smoke and Aces eigentlich auch schon ähnlich in die Richtung ging und so ein bisschen so ein, ja, so eine Figur, wo man nicht weiß, ist der mir sympathisch oder nicht, wenn man merkt, auf jeden Fall, er hat ein hohes Gewaltpotenzial in sich. Und eben dann natürlich, da hinzu kommt natürlich die Optik, erstmal nicht glatt rasiert, sondern hat so einen komischen Texas-Schnurrbart, der ja sehr unvorteilhaft aussieht und ja, fettige, schmierige Haare. Und also er hat sich da auf jeden Fall in eine andere Rolle reingedacht und das muss man ihm einfach lassen, dass er da ganz gut angekommen ist und eben Gott sei Dank mal was anderes macht als eben Star Trek und solche Geschichten. Ben Foster, wie schon erwähnt, ist auf jeden Fall sowieso gut in dem Film. Und ja, so viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer dass natürlich auch die Spannung hochgehalten wird. Deswegen habe ich auch den Drehbuchautor erwähnt. Taylor Sheridan hat das in Sicario schon sehr gut hingekriegt, mit einer relativ linearen Story trotzdem die Szenen so aufzubauen und so zu strukturieren, dass eine Spannung einfach absolut bestehen bleibt, auch wenn man an manchen Punkten glaubt, man wüsste, in welche Richtung dieser Film geht. Darum geht es auch gar nicht. Es ist trotzdem gelungen, das spannend zu halten und unterhaltsam. Und deswegen, es ist ein eigentlich relativ simpler Film, Hello High Water, aber genau deswegen finde ich ihn so gut. Er versucht nicht, irgendwie das Genre neu zu erfinden unbedingt, und er versucht nicht, irgendwie besser zu sein als alle anderen, sondern er tut das, was er tut, einfach richtig gut. Und das ist einfach auch mal schön zu sehen, dass jemand einfach sich sehr sicher und konsequent in so einem Genre bewegt. Und ja, das so viel eigentlich dazu. Wenn ich jetzt von negativen Sachen reden müsste, muss ich ehrlich zugeben, dass mir nicht viel einfällt bei Hello High Water. Das heißt nicht, dass es der beste Film aller Zeiten oder so ist, aber wie ich schon gesagt habe, es ist kein Film, der überlang ist oder so, sondern jede Szene, die in diesem Film ist, hat ihren Platz und ihren Sinn bis zum Schluss und auch wenn ich drüber nachdenke, auch beim nächsten Mal. Und das Einzige, was vielleicht ein bisschen stolpert, ist die Message. Also der Film hat auch eine Botschaft, eine gewisse, über, ja, eben Banken und wie sie die Bevölkerung ausnehmen. Aber die ba Message kommt dann doch hier und da ein bisschen zu kurz. Wir kriegen ein bisschen wenig Hintergrundgeschichte, wie es zu dem Ganzen gekommen ist. Also es wird schon so erwähnt, aber eher in so einem Halbsatz und das war's dann. Und da hätte man natürlich mehr Fokus drauf legen können. Aber es nimmt dem Film nichts an Unterhaltungswert, dass es nicht so ist. Aber wie gesagt, die Botschaft, die man haben wollte, die ist etwas kurz und etwas, ja, standardisiert abgehandelt worden. Aber ansonsten starker Film, also absolute Empfehlung. Bei mir im Kino lief er nicht besonders gut. Ich glaube, ich war mit vier anderen Gästen in diesem Saal. Also, wenn ihr den noch sehen wollt, beeilt euch, weil das ist wahrscheinlich wieder so ein Film, der ist so klein und wird wahrscheinlich nicht so viele Preise gewinnen. Und das sind genau die Filme, die dann untergehen. Es gibt oft diese Filme, die halt dann 12 Oscars gewinnen und die sieht sich dann auch jeder an und jeder ist total gehypt und happy und was auch immer. Und dann gibt es halt die Sachen, die sind viel nominiert, aber die gewinnen jetzt nicht unbedingt, weil sie eben nicht, keine Ahnung, eben super mega großes Marketing hatten oder so, sondern eher ein bisschen klein daherkommen und eben auch nicht unbedingt die neueste Story, aber sie halt einfach sehr, sehr gut und sehr, sehr qualitativ hochwertig umsetzen. Also Hello High Water, klare Empfehlung an dieser Stelle mit eben so gut wie gar keinen Kritikpunkten. Nun aber zu einem weiteren Film, der eben, wie ich gerade erwähnt habe, eigentlich genau das Gegenteil von Hello High Water ist. Das ist nämlich der prestigeträchtige Film, der eine gewisse Werbekampagne hinter sich hat und einen sehr, sehr starken Kritikerruf. Also wird zum Teil sehr, sehr, sehr gefeiert und hat jetzt bei den Golden Globes 7 Nominierungen gehabt und hat 7-mal gewonnen. Er hat damit einen Rekord aufgestellt. Kein Film hatte bei den Golden Globes je so viele Preise gewonnen. Und die Rede ist natürlich von La La Land. Das ist der neue Film von Damien Chazelle. Ich habe, glaube ich, schon vorletztes Jahr, weil ich eben dachte, er kriegt einen 2016 Bundesstart bei uns, habe ich schon gesagt, dass ich mich auf diesen Film sehr freue, denn der Regisseur Damien Chazelle hat eben vor 2 Jahren einen sehr starken Film gemacht und das war Whiplash. Da ging es eben um einen jungen Trommler, der ja, der einfach gut ja, trommeln möchte und möchte der Beste seiner Art werden und es ging um diese Leidenschaft für Musik und auch für das hohe Können. Und mit La La Land bleibt sich Damien Chazelle definitiv dem Musikthema treu und eben behandelt das weiter, aber aus einem ganz anderen Blickwinkel. Es geht nämlich um zwei junge Menschen, die in LA, in Los Angeles, leben und sich kennenlernen. Die eine Person ist Emma Stone, die ja Schauspielerin ist, sie möchte Schauspielerin werden, sie möchte ganz groß rauskommen Und ja, ist eben ganz am Anfang von dieser Karriere und geht zu Castings und es läuft halt alles erstmal nicht so, wie man sich das wünscht, so wie halt das auch ist, so wie man das von Hollywood immer wieder zu hören bekommt, dass das alles nicht so leicht ist. Und genau, das ist die Person und die andere ist Ryan Gosling. Das ist ein junger Kerl, der eine große Leidenschaft für Jazz in sich hegt und selber auch ja, eben Pianist ist und möchte den Jazz am Leben halten. Der Jazz stirbt aus und das findet er sehr schade. Und eben alle beide brennen so für das, was sie gerne machen möchte. Beide haben, beide haben einen Traum und möchten diesen auch verwirklichen. Und darum geht der Film auch eigentlich. Darum, dass was Menschen für Träume haben und ob man Kompromisse eingehen muss, um sie zu erreichen oder ob es Träume sind, die man gar nicht weiterverfolgen kann. Und eben auch, was man tun muss manchmal, um diese Träume verwirklichen zu können. Und das Besondere ansonsten daran, also das ist jetzt eigentlich eine Geschichte, die man auf jeden Fall schon mal gehört hat, so rein von der Grundidee. Das Besondere ist halt, dass Damien Chazelle das Ganze als Musical aufzieht. Damit sei natürlich auch für Leute gesagt, die Musicals gar nicht leiden können, die können dann auch diesen Film automatisch nicht leiden. Also man muss schon damit klarkommen, dass gesungen wird und dass es auch sehr klassische Musical-Szenen sind, also wo Leute miteinander sprechen und dann plötzlich anfangen rumzutanzen und zu hüpfen, aber dass das halt in dieser Realität des Films nicht wirklich, ja, angesprochen wird. Also es sagt dann danach keiner, ach, das war halt schön, dass wir da so rumgetanzt haben, sondern das ist einfach nur ein Ausdrucksmittel eben, um die Gefühle und die Gedanken dieser Charaktere zum Ausdruck zu bringen, so wie es in klassischen Musicals eben der Fall ist. Und das ist eben auch hier der Fall. Und ich bin kein Riesen-Musical-Fan, kann ich nämlich an dieser Stelle sagen. Ich habe Les Misérables vor 2 Jahren oder so, weiß nicht, wie lange der schon wieder her ist. Den habe ich mir angeguckt und ich habe noch nie ein Musical in einem Theater gesehen oder so in der Form. Aber eben, es gibt halt so, also Musicals finde ich sehr anstrengend, wenn durchgehend gesungen wird. Und das klingt jetzt blöd, weil natürlich geht es darum in einem Musical. Aber ich bin schon jemand, der so ein bisschen diese Pausen dazwischen braucht. Also eben, dann kommt ein Song und dann ist dieser Song vorbei und dann kann ich den aber auch wirken lassen und dann gibt es vielleicht 2, 3 Minuten Dialogszene oder auch 10 Minuten und dann kommt vielleicht mal wieder ein Song. Und so geht das für mich dann auch sehr gut, weil dann kann ich jeden Song auch wertschätzen. Ich kann diese Dauerbeschallung, da verwischt sich dann bei mir das Ganze und dann ist das nicht mehr ein einzelner Song oder eine einzelne Darbietung, sondern dann ist es nur noch ein lautes Getöse. Und davon bin ich persönlich einfach kein großer Fan. Aber ansonsten mag ich das eigentlich schon ganz gern. Ich finde, es ist immer mal abwechslungsreich, ein Musical zu sehen. Ich mochte auch vor vielen Jahren, also ich glaube 2008 war das, als Tim Burton noch gute Filme gemacht hat. Und das war Sweeney Todd mit Johnny Depp, als auch Johnny Depp noch gute Filme gemacht hat. Ich glaube, das war der letzte gute Film von Johnny Depp und von Tim Burton. Und das war auch ein Musical, aber es wurde nicht ununterbrochen gesungen, sondern es kam immer mal wieder ein Song und eine Montage dazu. Und genau. Und dann aber zwischendurch wieder ganz normale Dialogszenen, die auch die Handlung vorangetrieben haben. Und La La Land macht das auch so. Das finde ich sehr, sehr nett und angenehm und schön. Und die Musical-Einlagen sind wirklich großartig, muss man sagen. Also Damien Chazelle hat sich sehr, sehr stark vom klassischen Musical beeinflussen lassen. Das hat er auch selber ganz klar kommuniziert, dass es hier ein paar Vorlagen gibt, die ihn sehr, sehr inspiriert haben und denen er auch einen Liebesbrief insofern schreibt mit diesem Film. Aber er eigentlich wirklich sehr gut auf diesem schmalen Grat reitet zwischen Nostalgie und Hommage, aber nicht einfach nur platt kopiert, finde ich. Also es gibt natürlich 1, 2 Szenen, die hat er sehr stark aus anderen Filmen rausgehoben und einfach nochmal inszeniert. Aber so ganz grundsätzlich spinnt er schon seine eigene Geschichte damit rein und eben hat auch hier 2 Darsteller, und die eben sehr gut sind, und setzt die auch in ein modernes Setting. Also gerade die klassischen Musicals, die man halt so kennt, das ist halt alles vorbei. Das war halt alles, keine Ahnung, 50er, 60er Jahre und so. Und La La Land spielt schon in der heutigen Zeit. Also die Leute haben Smartphones und er mischt das ganz lustig, dass er eben diese moderne Welt schon da hat. Aber die Leute zum Beispiel tragen ganz klassische, ja, so Klamotten aus diesen 50er, 60er Jahre Musicals, ohne dass darauf Bezug genommen wird. Das ist einfach so. Und ich finde, er hat da einen sehr guten Hybrid gefunden, den er da inszeniert hat, zwischen Moderne und Klassik. Und eben auch die Songs sind sehr, sehr toll. Also, weil das ist ja auch immer sowas. Also, ein Musical ist ja nicht automatisch gut, nur weil gesungen wird. Es kommt ja auf die Songs an, die hier genutzt wurden. Und John Hurwitz, glaube ich, heißt der Herr, der die meisten Songs hier geschrieben hat. Und es sind am Anfang einige und dann wird es eigentlich sehr, sehr selten, die Songs. Und es sind auch nicht 150 verschiedene Lieder, sondern es wird auch immer wieder ein Song nochmal nochmal ein zweites Mal eingesungen oder gespielt im Verlauf der Geschichte, aber mit einem anderen Unterton, mit einer anderen Betonung, mit einer anderen Melodie fast schon. Und das funktioniert für mich sehr, sehr gut, weil dann auch ja, diese Songs mehr Botschaft, mehr Tiefe bekommen. Und damit kommt man natürlich auch zu diesen Leuten, die diese Songs performen. Und das sind die Hauptdarsteller Emma Stone und Ryan Gosling. Und da ist natürlich die große Frage, wie machen die zwei sich darin? Das sind eben nicht zwei Schauspieler, die wirklich ausgebildet sind in der Hinsicht. Also ein Hugh Jackman, der die meisten zwar als Wolverine kennen, aber der hat halt einen Broadway-Hintergrund. Der ist wirklich ausgebildeter Sänger und Musical-Star. Wenn der singt, das ist was ganz anderes. Das ist wie mit Neil Patrick Harris, dieser Typ aus How I Met Your Mother. Das sind halt alles Leute, die haben mehrere Tonys gewonnen und so. Das sind richtige Musical-Stars eigentlich. Wenn die in einem Film oder was auch immer singen sollen, dann die wissen einfach, was sie da tun müssen. Aber ein Ryan Gosling, einer Emma Stone, denen wurde das halt eher beigebracht für diesen Film. Emma Stone war am Broadway mal mit einem Stück, aber so generell ist sie als Filmschauspielerin bekannt und ist also nicht dauerhaft im Training, würde ich mal sagen, was ja diese Art von Performance angeht. Weil natürlich spielt man dann die Dinge auch ganz anders in einem Musical. Es ist alles deutlich überhöht, es ist nicht wirklich der Realität entnommen, was hier abläuft. Und dafür muss man ein Gefühl entwickeln, finde ich. Und auch das ist ein Riesenvorteil, muss ich sagen. Es hat einfach sehr, sehr gut geklappt. Das war riskant. Man weiß nie, ob das so ganz funktioniert. Also eben ein Russell Crowe in Les Miserables wird bis heute verlacht, weil man sagt, naja, also der hat einfach keine Singstimme und der es sah immer sehr angestrengt aus, wenn er gesungen hat und so. Und ich finde, Emma Stone und Ryan Gosling, da hat man genau den richtigen Dreh für die beiden gefunden. Es gibt Leute, die sagen, die beiden klingen nicht besonders gut. Ich finde genau das immer so sympathisch, wenn es nicht so ganz die klassischen Standard-Singstimmen sind, die man nicht mehr unterscheiden kann voneinander. Sondern Emma Stone hat eine sehr eigene Art von Stimme. Sie hat ja so ein bisschen was, ja, man würde fast sagen, Versoffenes oder Rauchiges in der Stimme manchmal. Und das baut man hier auch ein in der Art und Weise, wie sie einen Song singt. Und Ryan Gosling ist wahrscheinlich nicht der Typ, der die großen Operetten schmettern kann. Und auch das nutzt man dann, indem man ihm eben kleine und stille Sachen gibt, die er dann singen kann und schmettern darf. Und das eben, also man hat hier sich Gedanken gemacht, was können unsere Schauspieler und was passt zu denen. Und das hat man auch gut umgesetzt. Und abseits dessen, auch mal einfach rein auf Schauspielerische bezogen, Emma Stone zeigt hier wirklich die größte Bandbreite, die sie bisher gebracht hat, meiner Meinung nach. Also, das ist ein Film, der sich sehr, sehr auf diese beiden Figuren fokussiert, aber auf sehr unterschiedliche Weise. Also, Emma Stone ist schon die Person, die emotional am komplexesten rausgearbeitet wird in dem Film. Und sie kriegt wirklich alle emotionalen Bandbreiten angeboten und sie nutzt sie. Also sie ist genauso witzig und locker und hüpft herum und springt und genauso ist sie zerbrechlich und ja, traurig und jede Emotion bringt sie gut rüber. Also ist absolut verdient, dass sie diesen Golden Globe gewonnen hat, finde ich. Also sie ist wirklich, wirklich gut in dem Film und eben bringt das auch rüber, diesen schmalen Grat eben zwischen, ja, dass man sie sympathisch findet, aber es trotzdem keine Heiligen sind. Auch Emma Stone und Ryan Goslings Figuren hier sind nicht irgendwie Archetypen per se. Also man denkt das vielleicht, wenn man den Film zu Beginn sieht, die erste halbe Stunde oder so. Aber sie werden sehr komplex und sie sind nicht ohne Fehler. Und das finde ich sehr sympathisch, dass man das trotzdem hier reingekommen hat, obwohl man sich sehr an diesen 50er, 60er Jahre Musicals orientieren wollte, wo die Figuren eben sehr archetypisch waren und ach ja, eben so, schon so Heilige, so Leute, die immer gut drauf sind und sowas alles. Und das hat man hier schon gut eingearbeitet, dass man den Leuten, diesen beiden Schauspielern, den Raum gelassen hat, noch ein bisschen was Eigenes mit reinzubringen. Eben im Gegensatz zu Emma Stone, die eine Bandbreite an Emotionen zeigen darf, ist Ryan Gosling schon eher reduziert in sich. Und genau das ist das, warum ich finde, dass er ein guter Schauspieler ist. Das ist das, was mich an Drive so beeindruckt hat an ihm. Und auch bei anderen Filmen wie Blue Valentine. Dieser Mann hat wirklich was fast grundlegend Trauriges in sich, wenn er will, in seinem Blick. Also, es ist auch ein Mensch, der viel ohne Worte aussagen kann, meiner Meinung nach. Deswegen finde ich es immer sehr schade, dass er so auf sein Äußeres reduziert wird, auf sein, ah, ich sehe gut aus und was auch immer. Denn ich halte Ryan Gosling wirklich für einen guten Schauspieler. Und eben, der kann viel mit einem Blick ausdrücken schon. Und das tut er hier auch. Und hier wird endgültig bestätigt, auch wenn es letztes Jahr schon in The Nice Guys zu sehen war, Ryan Gosling hat großes Talent für die Comedy. Also, er ist wirklich witzig in diesem Film. Und legt auch das wiederum viel in einen Blick. Also, das muss man ihm echt lassen. Man hat das auch hier super genutzt, wenn man sich nur ein bisschen auf YouTube umguckt, was man von Ryan Gosling so finden kann. Er hat auch mal einen kleinen Sketch bei Jimmy Kimmel gemacht, wo er irgendwie so Homeshopping-mäßig Messer verkauft. Und auch da wird die Comedy von ihm hauptsächlich durch Blicke oder die Art und Weise, wie er einen Satz sagt, rübergebracht. Sehr trocken, sehr zurückgenommen. Und ich fand das sehr witzig daran. Also man hat hier wirklich die Stärken dieser beiden Schauspieler genutzt und hat sie dann trotzdem auch noch gut zusammengebracht. Also auch die Chemie zwischen Ryan Gosling und Emma Stone ist großartig. Also man merkt wirklich, wie sich da zwei Leute näher kommen und sie passen super zusammen, auch als Schauspielduo hier. Und das ist auch wichtig, denn sie singen zusammen, sie tanzen zusammen, sie steppen zusammen synchron. Ryan Gosling kann, soweit ich weiß, kein Klavier spielen, hat für diesen Film extra, ja, eigentlich auswendig gelernt, welche Tasten er auf dem Klavier drücken muss für bestimmte Songs. Und ursprünglich war geplant, dass man dann per CGI, wenn man eine Nahaufnahme von den Händen auf dem Klavier hat, dann spielt das einfach irgendein Profi. Und wenn dann die Kamera rausfährt, dann macht man einfach da per Tricktechnik einfach da dann Ryan Goslings Körper hin, in Mischung mit diesen Händen. Und so war das eigentlich auch geplant. Aber Ryan Gosling hat dann einfach sich hingesetzt und hat diese Stücke auswendig gelernt, hat einfach auswendig gelernt, wie er die spielt, wo er, beziehungsweise Glück gesagt, wo er drücken muss, damit es dann zu diesem Song passt, der eigentlich gerade läuft. Und das hat er so gut gemacht, dass ich echt baff war in diesem Film. Der hat das wirklich einfach runtergelernt. Und also, ich habe echt kurz gedacht, kann der Klavier spielen? Und das weiß keiner, dass er super Klavier spielen kann. Soweit ich das nachvollziehen konnte und recherchieren konnte, kann das nicht. Er hat einfach für diesen Film sich reingehängt und die zwei, drei Stücke, die er spielen muss, einfach auswendig gelernt. Und also Respekt, super, super Leistung einfach von den beiden. Man merkt, dass man sich hier wirklich alle Mühe gegeben hat und dass sich diese Mühe auch gelohnt hat. Und was kann man zu dem Film sonst noch sagen? Ich habe jetzt sehr viel über diese beiden Schauspieler geredet, die sind natürlich großartig. Und was aber mich eigentlich in diesen Film gezogen hat, ursprünglich ist der Regisseur. Ich fand Whiplash eben sehr stark und Damien Chazelle. Da war mir klar, Damien Chazelle ist ein Regisseur, wo ich mir auf jeden Fall den nächsten Film mal angucke, was er so macht, weil Whiplash wirklich beeindruckend war für so ein Erstlingswerk im Grunde. Also er hat davor auch schon kleinere Sachen gemacht, aber das war der erste bekanntere Film. Und ja, der Film selber ist eben auch noch gut. Also es ist visuell vor allem sehr, sehr schön gemacht alles. Damien Chazelle eben bietet diese große Hommage an Musicals an in diesem Film und das macht er in Form der Inszenierung der Szenen, also eben die Szenen sind sehr lang und ungebrochen, so wie es bei klassischen Musicals halt ist, wo dann so ein Schauspieler oder eben so ein Musicalstar eher eben 3, 4 Minuten am Stück steppen muss, tanzen, durch die Kulisse rennen, singen und das alles muss in einer Einstellung geschafft werden. Und genau das fordert Damien Chazelle hier auch von seinen Darstellern und das hat wirklich gut funktioniert. Also das ist toll inszeniert und der Film ist dabei auch noch farbenprächtig. Also die Beleuchtung, diese ja fast schon sehr altmodischen Kulissen, die man teilweise verwendet. Das ist einfach, der Film ist eben auf eine Art und Weise auch Meta sehr und beurteilt sich fast schon selber, während er läuft. Aber es hat gut funktioniert und es hätte wirklich an die Wand fahren können. Also Damien Chazelle hat hier einfach sich getraut, wahrscheinlich auch eine sehr persönliche Ansicht und Geschichte mit reinzubringen. So, also wie es ihm wahrscheinlich ergangen ist in Hollywood und wie er das empfindet, seinem Traum zu folgen und dem, was er gerne tun möchte. Und es hat funktioniert. Es ist ein visuell schöner Film, sind gute Schauspieler und eben letzten Endes ist auch die Botschaft wichtig, finde ich. Aber es ist eine Botschaft, wo ich sagen muss, vielleicht kann nicht jeder was damit anfangen. Weiß ich nicht wirklich, kann ich nicht persönlich nicht beurteilen, aber mich hat sie genau wie viele andere scheinbar auch angesprochen, denn es geht eben wirklich darum, ja, was für Träume hat man im Leben, was möchte man gerne erreichen, was möchte man gerne tun. Und ja, es ist ein alter Standard-Kalenderspruch, ja, vergiss deine Träume nicht und verfolge sie. Und der Film hätte sehr schnell in Kitsch abgleiten können und in Oberflächlichkeit, wenn er das so platt rübergebracht hätte. Aber er ist in seiner Konsequenz an einigen Stellen sehr erwachsen, der Film, und zeigt die Komplexität und auch die Schwierigkeit, seinen Träumen zu folgen und zu sagen, ich mache das trotzdem, auch wenn andere Sachen da manchmal nicht so ganz mitspielen wollen. Und eben, das fand ich persönlich bewegend. Ich fand es persönlich, ich fühlte mich persönlich angesprochen, obwohl das ein Film ist, der für ein breites Publikum trotzdem gemacht ist. Also auch Respekt, das so, ja, so feinfühlig rüberzubringen. Und das ist natürlich nicht zuletzt auch eben der Kombination von Damien Chazelle mit seinen großen Darstellern gelungen. Also man sieht, auch La La Land kriegt von mir eine riesen Lobeshymne. Aber trotzdem ist es immer schwierig und natürlich die Erwartungen sind umso höher. Wenn der Film jetzt auch noch für die Oscars nominiert werden sollte und einiges gewinnt vielleicht, dann sind die Erwartungen immer höher. Und eigentlich finde ich, ist La La Land ein eher kleiner Film. Er hat ein größeres Budget als Whiplash, das merkt man auch. Aber im Grunde ist es eine eher kleine und persönliche Geschichte, um die es geht. Es geht wirklich nur um diese zwei Menschen, die eben zueinander finden und versuchen herauszufinden, wie sie ihre Träume leben können. Und das ist eigentlich keine epochale Geschichte oder so. Das wird nur dadurch so oder wirkt auch nur so, weil es eben ein Musical ist, in dem er das Ganze einpackt, der Regisseur. Und deswegen sollte man sich hier nicht verwirren lassen von den Kritiken oder sich denken, okay, ich muss jetzt hier das nächste Meisterwerk des Jahrtausends erwarten. Also es ist eigentlich ein eher persönlicher kleiner Film, meiner Meinung nach. Ja, was kann man an negativen Punkten zu La La Land anbringen? Ähnlich wie mit Hello High Water habe ich hier nicht viel. Also es ist einfach auch mal schön, einen Podcast zu machen, wo man die Sachen einfach abfeiern kann. Und das kann ich in dem Fall auch. Und bei La La Land, als einziges Kontra könnte man vielleicht sagen, der Film ist ein bisschen zu lang. Also es gibt ein, zwei Stellen, die man vielleicht, wenn man, vor allem wenn man den Film sich nochmal ansehen wird, die dann vielleicht kleine Längen in sich birgen. Man hätte ihn sicher etwas kürzen können. Aber letzten Endes ist es immer schwer, das ganz klar zu sagen, weil manchmal ist es genau die Länge die einer Szene oder eines Zustands, die dann am Schluss auch die Aussage kräftiger macht oder die Emotionen. Und deswegen ist es hier schwer zu sagen, aber das habe ich mir so als einzigen Kontrapunkt aufgeschrieben, dass La La Land mit, ich glaube, 2 Stunden, 10 Minuten vielleicht ein bisschen zu lang ist. Vielleicht hätte man 10, 15 Minuten rauskürzen können und der Film hätte genauso gut funktioniert. Sicher wissen tut man es nie, aber das Gefühl hatte ich zumindest. Aber unterm Strich, Riesenempfehlung auf jeden Fall. Leute, Januar ist ein guter Monat. Nächste Woche eben auch noch Manchester by the Sea, der extrem hohen Oscar-Buzz bekommt und sehr, sehr gute Kritiken. Also, wenn ihr ins Kino gehen wollt und was Gutes, was Anspruchsvolles sehen wollt, was auch eine Aussage hat, was einfach gutes Kino ist, eben, sei es so einfach von der Geschichte her wie Hello High Water oder so feinfühlig wie La La Land, es ist für jeden was aktuell dabei. Leute, geht ins Kino, das sind Filme, wo es Sinn macht, reinzugehen, die brauchen eure Unterstützung. Und damit war es das auch wieder vom ersten offiziellen Podcast aus 2017. Bis zum nächsten Mal. The Topher Offer.